Der Berliner Filmwissenschaftler und Filmemacher Andreas Jacke hat es mit der Psychologie. Er hat Bücher über Marilyn Monroe, Stanley Kubrick und Roman Polanski geschrieben, jeweils unter psychoanalytischer Perspektive. Und jetzt legt er einen anderen Weltstar unter diese Lupe der Erkenntnis, David Bowie. Seit gut 40 Jahren macht dieser großartige Musik und seine Fans wissen auch um die zahlreichen Rollen und Identitätswechsel, die David Bowie immer wieder durchlaufen hat. Vom exzentrischen Ziggy Stardust und Aladdin Sane bis hin zum Thin White Duke im weißen Anzug. Station to Station nennt Andreas Jacke, denn in Anspielung auf einen berühmten Song sein Buch auch. Im Untertitel heißt es Borderline-Motive eines Popstars. Im Studio ist jetzt die Kritikerin Claudia Lenzen. Um gleich mal beim klinischen Terminus zu bleiben, Frau Lenzen, ist David Bowie ein Borderliner, also eine gestörte Persönlichkeit voller Neurosen und Psychosen? Andreas Jacke bedient sich der Begrifflichkeiten, die diese berühmte psychoanalytische Theoretikerin Melanie Klein entwickelt hat. Und er erklärt diese Begrifflichkeiten in dem Buch. Borderliner, ja, sagt er, so eine Persönlichkeit ist David Bowie lange Zeit in seinem Leben gewesen und das beruhte auf traumatischen Kindheitserfahrungen. Er erklärt das. Also da geht es nicht um einen Borderline-Begriff der psychotischen Art, wo jemand überhaupt nicht mehr herauskommt und sein Selbst überhaupt nicht mehr im Griff hat, sondern es geht um eine gestörte Kindheitsentwicklung. Und das Buch beschreibt gerade, dass sich in den Songs niederschlägt, in den Songtexten vor allem und in den Rollenspielen von David Bowie, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Und zwar eine hin zu einem vollentwickelten Ich, das die Widersprüche aushalten kann. Wie macht er das denn genau? Also welche Songs nimmt er sich denn zum Beispiel und entdeckt da jetzt, aha, hier ist ein Borderline-Motiv? Sehen Sie, so wäre ich auch gerne an das Buch herangegangen, beziehungsweise hätte diese Erwartung gerne befriedigt bekommen. Es ist aber so, dass der Andreas Jacke eher von der Theorie ausgeht. Und er sagt, es gibt ganz viele Biografien und Monografien über diesen Weltstar. Zuletzt gab es eine von Tobias Rüther über David Bowie in Berlin. Ich schließe mich diesen Büchern an. Sie und ich, wir sind Fans, wir kennen sozusagen die Fakten. Ich möchte so den Mythos, ich, Andreas Jacke, dekonstruieren. Und dann geht er vor anhand von einzelnen Songzeilen. Die zitiert er in Englisch und ich meine manchmal eben auch querbeet, weil dann dahinter die Jahreszeiten, die Entstehungsjahre stehen. Und so erschließt sich nie aus einem ganzen Song eine Idee, sondern er nimmt ein bisschen die Zeilen für Grundzustände, für Stimmungen von David Bowie. Einzelne Zeilen. Das heißt also, wir bekommen jetzt keine Biografie anhand psychoanalytischer Kategorien, sondern mehr eine klinische Studie? Es ist eine Mischung, denn man kommt ja nicht drum rum, was über das Leben eines Menschen zu erzählen im Sinne einer Story, also kohärente Lebensdaten, eine Chronologie. Man erfährt schon, wenn man gar nichts weiß über David Bowie, dass er aus der englischen Mittelklasse stammt, dass er eine sehr enge, fatal enge Mutterbindung hatte, dass er ein starkes Problem hatte mit seinem Vater, der ein Alkoholiker war, und eine noch stärkere Beziehung hatte David Bowie zu seinem älteren Stiefbruder, der wirklich ein Psychotiker war, an Schizophrenie erkrankte und sich später auch das Leben genommen hat. Und vor allem diese Beziehung, die taucht als biografische Kernerfahrung immer wieder auf, um das selbstzerstörerische Element zu bestimmten Zeiten in David Bowies Lebensphasen und Bühnenperformances zu erklären. Wird denn durch diesen Blick nicht auch so die Aura oder Magie der Bowie-Songs entzaubert? Naja, wenn man von dem Klischee ausgeht, dass ja die Rockmusiker immer wieder selber nähren, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, das ist sozusagen eine erklärte Haltung einer wilden, eigenständigen Persönlichkeit gegen die Gesellschaft, dann muss ich sagen, kommt da sehr viel vor über infantile Ängste, über Schuldgefühle. Man lernt sozusagen die psychologischen Untiefen von David Bowie kennen, und zwar eigentlich mit Sympathie und Wohlwollen. Und das ist ein wenig die Entzauberung des starken Bühnenperformers. Wenn man, so wie ich, Frau Lenzen, ein großer Bewunderer von David Bowie und seiner Kunst ist, erfahre ich durch Jackes Studie denn wirklich auch Interessantes, Wesentliches, auch so Neues über das Wesen von Bowies Kunst? Neues wollen Sie erfahren? Nein, ich glaube, es ist wirklich so, dass David Bowie zu den Megastars des letzten Jahrhunderts gehört, der sozusagen eine Reihe von Idolen kreiert hat, die sozusagen in der Entwicklung ineinander übergehen. Und das war ein wenig auch diese Zeit, die Postmoderne, wo alles auch um Rollenspiele sich drehte. Und da war David Bowie sozusagen eine ganz starke Signalfigur. Und jetzt kommt Andreas Jacke 20, 30 Jahre später und sagt, wir müssen diesen Mythos doch mal näher anschauen. Darin ist vielleicht auch die Krankheit der Zeit abzulesen. Hat dieses Buch Ihnen gefallen, Frau Lenzen? Ich hatte es mir leichter verständlich gewünscht für jemand, der nicht ganz drinne steckt in diesen psychoanalytischen Termini. Das Buch ist das Buch eines Filmwissenschaftlers, der sich orientiert an sehr starken psychoanalytischen Autoritäten. Und ich fand, dass er die Terminologie seitenlang sehr autoritätshörig herleitet, ableitet, damit wir auch wirklich alle überzeugt sind, dass das begrifflich stimmt, was er da herausfindet. Und da hätte ich mir mehr Souveränität gewünscht und ich hätte mir vor allem mehr von diesen wunderbaren Texten im Buch gewünscht. Danke Ihnen, Claudia Lenzen, über Andreas Jackes neues Buch David Bowie, Station to Station, Borderline-Motive eines Popstars. Jetzt im Gießener Psychosozialverlag erschienen mit 280 Seiten zum Preis von 29,90 €. Dies und mehr lesen Sie in Ruhe nach unter www.deradio.de. Deutschlandradio.